treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen, liebe Podcast-Freundinnen und Freunde, zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Wolfgang Edler in Heidinghausen-Lehme im Arbeitszimmer am Mikro in etwas stockender Unterhaltung mit meinem alten Kumpel Lars, denn die Übertragung ist wieder nicht ganz die beste, aber unsere Stimmung natürlich schon. Genau, hier ist Lars Kunkel, Bundespolizeipfarrer aus Koblenz. Und also dieses Stock liegt aber jetzt nur an der Technik, ne? Nicht an der mentalen Verfassung, das muss man mal sagen. So, genau. Wir sind ja voll im Flow. Ja, ja. Ich habe gerade festgestellt, dass das Internet von mir ein Foto gemacht hat, als wir diese Podcast-Sitzung gemacht haben. Und fotografiert wurde mein Bauch und meine Computertastatur. Das ist sehr hilfreich. Das wird jetzt für den Rest der Sitzung angezeigt als mein Profilbild. Dabei gibt es bei mir einen debilen Blick und zerzauste Haare. Wobei Haare finde ich jetzt schon ein Kompliment, muss ich sagen. Weil ja. Die sind ja weniger, aber es wird ja alles weniger, wie wir festgestellt haben, ne? Naja, aber du kannst dir, der feine Herr lässt sich die Haare ja immer jetzt beim Autofahren zerzausen. Genau. Das ist also mein psychologischer Rettungsanker und mein kleiner Aufbausache. Morgens mit dem Cabriolet zur Direktion fahren und einmal, da mache ich übrigens meistens, höre ich Wolfgang Petri noch dazu. Und dann, ja doch, und dann komme ich da gut gelaunt an und kann vom irgendwie mit einem Lächeln im Gesicht alle Mitarbeiter begrüßen und Mitarbeiterinnen und dann ist alles erstmal gut für 2-3 Minuten, Stunden, Tage. Hörst du Wolfgang Petri dann von Kassette oder von CD oder vom Stick? Oder? In dem ist ja ein Oldtimer inzwischen, 30 Jahre, als um einen 6-fach-CD-Wechsler drin im Kofferraum. Hightech, weil das war ja damals schwierig, diese Vibrationen und diese Rüttler und so weiter, kennt man noch von den alten Discmans, aber das ist in diesem 6-fach-CD-Wechsler Öl gelagert, alles irgendwie, also es ist fantastisch. Ja. Ganz hervorragend. Also du brauchst jetzt keine alten Kassetten auftreiben und aufnehmen. Also ich habe einen anderen Bekannten, der fährt auch einen Mercedes, so ein Hobby-Mercedes, der der guckt von Zeit zu Zeit, ob er nicht irgendwo noch Kassetten herkriegt, die er sich dann bespielt, weil er die in dem Auto hören kann. Ja, CDs habe ich natürlich, also ich habe auch Kassetten, also es ist natürlich alles drin. Es ist ja ein schönes, ne? Ja. Ja, nur weil ich in den letzten Tagen zufällig gemerkt habe, dass das schwer im Kommen ist. Retro ist ja immer angesagt, man schaut gerne zurück in die Zeit, als alles noch besser war, scheinbar. Im Moment gibt es ja sogar wieder 2-3 Firmen, die so Geräte produzieren, mit denen man Kassetten auch hören kann. Also das war ja mal eine Zeit lang überhaupt nicht mehr machbar und die werden jetzt also nicht nur zum Digitalisieren von Kassetten verkauft, sondern auch zum Wiederaufnehmen von Kassetten. Ja. So kommt alles wieder. Alles kommt wieder, manches geht. Das ist so. Ja, also ich komme zum Beispiel wieder vom Kopfkicken, habe ich letzte Woche gesagt, wir waren von Donnerstag bis Sonntag mit ungefähr 140 Jugendlichen zu unserem Gemeindekonfi-Camp mit 2 anderen Gemeinden, die so ein bisschen weiter weg liegen. War eine richtig super Gemeinschaft, tolles Wetter und gute Stimmung wieder. Und das war eine sehr, sehr intensive Erfahrung, wo die, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr viel mitgenommen haben. Also ein Vater hat hinterher gefragt, also hat angerufen bei uns und hat also gesagt, also sein Sohn wäre so begeistert gewesen, aber jetzt wäre er nun wirklich von Donnerstag bis Sonntag weg gewesen, ob das jetzt nicht reichen würde. Da müsste er doch jetzt nicht auch noch zum Unterricht bis zur Konfirmation kommen. Wäre ja genug Zeit gewesen. Okay. Verstehe. Ja, ich war auch mit Vätern unterwegs tatsächlich am Wochenende. Neues Angebot in der Bundespolizei gab es bisher noch nicht. Vater-Kind-Wochenende, 14 Väter, 17 Kinder, Feriendorf Hübingen mit Bach-Exkursion, also so bestimmen so von Wassertieren und so und Stockbrotbraten, Lagerfeuer, Töpfern, Speckstein. Und auch dienstlich, also mal die Vaterrolle reflektieren, was heißt das heute, wenn man Vater ist, das ist dieses Thema, vieles zerrt an einem, ne? Man möchte alles gut machen und so. Und natürlich auch die Sache, Polizisten haben natürlich auch einen besonderen Sensus für Bedrohungslagen und Kinder fragen auch danach, was ist passiert in Solingen und so, wie ist das und so. Also wir haben wirklich auch viel so darüber gesprochen, wie kann man Kindern Dinge erklären, die schwierig sind. War das erste Mal, aber hoffentlich nicht das letzte Mal, war nämlich ein sehr gut angenommenes und vollkommen überbuchtes Angebot. Ja, war eine schöne Sache. Mhm. Für sowas hat die Polizei aber noch Geld. Ja, das ist die Polizei, in dem Fall, das ist sogar aus kirchlichen Mitteln mitfinanziert. Es gibt da auch einen Eigenbeitrag, der nicht unerheblich ist. Und es geht wirklich darum, durch diese Erfahrung der Reflexion und des Miteinanders Stärke zu erfahren für den Berufsalltag. Viele Polizisten sind im Schichtdienst und so einfach ist das gar nicht, immer mal eine Auszeit sich zu nehmen mit den Kindern. Und das gibt einem, glaube ich, Kraft, Freude und Power, die man dann im Dienst wieder so richtig schön einsetzen und umsetzen kann. Ja, das frage ich ja ganz bewusst, weil eben vieles auch eben schon nicht mehr geht. Und bei Kirche sowieso. Also wir haben tatsächlich in diesem Jahr uns fragen müssen, ob das nicht das letzte Konfi-Camp war, das wir noch angeboten haben, weil wir es uns als Kirchengemeinde gar nicht mehr leisten können. Also es ist alles so teuer geworden, die Häuser, die Busse, die Verpflegung, also alles miteinander wird so teuer, dass wir also enorm, trotz des Eigenanteils als Kirchengemeinde noch enorme Summen da reinstecken müssen zur Förderung. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Das ist nicht mehr drin. Wir müssen ja an allen Ecken und Kanten finanziell zurückstecken. Ist ja überall so bei Kirche. Und das ist die Frage, ob wir da, also wir müssen dann irgendwas anderes organisieren. Aber so ein Camp, auch so mit so einer Liveband und so, das ist die Frage, ob wir das nochmal können. Ja, wobei ja nicht nur Kirche, das ist, ich kann diese, ich sag mal, so ein bisschen Traurigkeit, Bitterkeit vielleicht auch verstehen. Es ist natürlich so, viele Leute müssen zurückstecken und werden getroffen von Fragen von Inflation und höhere Energiepreise, höhere Lebensmittelpreise. Das betrifft alle, Kirche eben auch. Und ja, ich glaube, über jeder, was du meinst und was mich genauso betrifft, ist dieser bisschen, ja, Abschiedsschmerz darüber, dass Dinge, die uns einfach lieb, wichtig waren und gut waren vor allem auch, nicht mehr durchführbar sind. Ja. Ja, oder immer schwieriger werden, immer mehr Energie brauchen, dass man sie überhaupt machen kann und dann immer weniger Zeit und Energie dafür zur Verfügung steht, was man da macht, also worum es da geht, was man den Jugendlichen oder den Erwachsenen, den Familien da mitgeben möchte. Das muss ja schließlich auch noch mit viel Energie und Geist vorbereitet werden. Du hast ja gesagt, du hast da jetzt die Gründung eines neuen Vereins oder einer neuen Gruppe eben verfolgt, ne? Ja, genau. Es gibt ein neues Forum für Kirche und Theologie. Ja, genau. Ist auch ein Verein tatsächlich. Da war ich am Montag in Frankfurt. Und das war sehr interessant, weil da waren sehr viele Leute so aus Entscheidungsbereichen der Kirche deutschlandweit. Da waren sehr viele Professoren aus dem Bereich Systematik, Ethik. Da waren aber auch Leute aus der Kirchenleitung. Da waren aber auch Pfarrer, ganz verschieden gemischt. Und alles Leute, die sich Gedanken darüber machen, wie es weitergeht mit der Kirche. Und der Grundansatz ist tatsächlich, wieder mehr Theologie in die Kirche einzutragen. Also Kirche dreht sich ja viel um Verwaltung, Gebäude, andere Dinge, da auf der mehr von Theologie zu sprechen. Und natürlich umgekehrt der akademischen Theologie auch eine Vernetzung wiederherzustellen, so zum Gemeindlichen, was da so ist, und darüber nachzudenken. Das war sehr, sehr spannend. Und ich habe es im Eingang schon erzählt, da war ein Vortrag von einem Propst aus Wiesbaden, der so ein bisschen persönlich erzählt hat und die derzeitige Kirchenentwicklung verglichen hat mit dem babylonischen Exil und der Zeit danach und gesagt hat, ja, es gibt diese Erfahrung. Moment, jetzt hier erstmal nachfragen, bevor du weitersprichst. Ja. Für unsere Hörerinnen und Hörer, was ist das denn? Babylonisches Exil? Ja, es gab eben Zeiten in der Zeiten der Geschichte Israels, 7. Jahrhundert, wo der Tempel zerstört worden ist und das Volk Israel ins babylonische Exil geführt worden ist und man da plötzlich stand mit leeren Händen und nichts mehr hatte. Das Gericht, das war schon angekündigt durch einige Propheten dann ist es eben passiert und man hatte nichts mehr und stand da vor dem absoluten Nichts und hatte das Gefühl, es gibt keinen Tempel mehr. Hatte das Gefühl, Gott hat uns verlassen. Also man hatte eigentlich wirklich, es war nichts mehr da, was man so früher geschätzt hat und was man gern hatte. Und später so Propheten wie spätere Jesaja versuchen ja wieder neuen Trost zu entwickeln, aber erstmal war alles weggeschlagen. Und sein Gedanke war, um auf diesen Probst nochmal kurz zu kommen, sagte so ein bisschen, ja, man muss auch sich klar machen, vielleicht ist eine Zeit, wo Gott, hat er gesagt, einem alles aus der Hand schlägt, was einem lieb und teuer ist, und man im Grunde genommen vielleicht einfach komplett umdenken muss, komplett mit weniger anders leben, vielleicht neue Energie entwickeln. In der Geschichte Israels war das so, da hat es ja wieder neue positive Strömungen gegeben, und vielleicht sind wir in der Phase, wo uns das genommen wird und Gott trotzdem noch da ist. Ja, das ist natürlich eine drastische Sache. Also bei der babylonischen Gefangenschaft damals hat das Volk Israel das ja wirklich als Strafe Gottes und als Fallenlassen des erwählten Volkes verstanden. Die haben gesagt, wir sind uns Gottes zu sicher gewesen, das war uns alles zu selbstverständlich, und jetzt lässt er uns fallen und lässt uns allein, und wir sind jetzt quasi verloren. Ne? Das ist natürlich ein Gedanke, der mich jetzt, muss ich sagen, ganz schön bedrückt macht. Ob das jetzt wirklich so ist, auch bei uns, also mit der Kirche, die ja in anderen Ländern der Welt, das war ja damals die Erfahrung eines vergleichsweise sehr kleinen Volkes. Und jetzt ist es ja wirklich eine weltweite Community, die Kirche, die christliche Kirche, die in vielen Ländern der Welt total boomt und wächst, und in anderen Ländern, also namentlich in Westeuropa, ziemlich auf dem absteigenden Ast ist. Ja, nur weißt du, jetzt würde mich, ich habe gerade überlegt, ob ich das überhaupt sagen soll, aber ich will es jetzt doch einfach mal als Gedanke in den Raum stellen. Vielleicht haben wir ja Gott auch ein bisschen fallen lassen und haben uns gesagt, na gut, wir haben ja so in der Zeit, weiß ich nicht, des 20. Jahrhunderts eine Kirche gehabt, viele Vereine, viel Freizeitaktivitäten, viele Dinge und so weiter, und diese Volkskirche und so, und beschäftigen uns ja heute auch mit vielen, vielen Dingen, aber die Frage ist, ob der Glaube dann noch so wirklich eine Rolle spielt. Und vielleicht ist einfach jetzt wir waren ja sehr satt, also wir hatten viele Stellen, wir hatten viele Häuser, es war großer Reichtum da, vielleicht ist die Zeit einfach vorbei und vielleicht ist eine Zeit der Besinnung gekommen, ich weiß es nicht. Also tatsächlich frage ich mich das dann natürlich auch, seit wir in der Gemeinde auch eine ganz andere Finanzsituation haben, eben das kippte ja durch die Einführung des neuen kirchlichen Finanzwesens mit wirtschaftlicher Berechnung, so kaufmännischer Buchung, kippte ja die Finanzsituation plötzlich, weil das alles ganz anders dargestellt werden musste. Ich habe das vorhin, als wir uns unterhalten haben, ja schon mal gesagt, es fällt dann so auf, dass die Leute sich alle unglaublich sorgen um das, werden wir unser Gemeindehaus behalten können? Unsere Kirche, unser Standort, können wir unsere Stellen behalten? Sind die Pfarrstellen sicher? Ist das alles? Aber die Fragen, sowas können wir unseren Jugendlichen, die wir haben, weiter so intensiv von Gott weitergeben, wie wir das bisher durch die Möglichkeiten des Konfi-Camps zum Beispiel haben. Also es wird dann auch gefragt, können wir weiter Konfi-Camps machen? Vielleicht. Aber nicht warum, sondern nur, können wir das weitermachen, was wir machen? So um der Veranstaltung oder um des Besitzes oder um der Geschichte willen, aber weniger die Frage, können wir denn unser Leben mit Gott, unser geistliches Leben, unser geistlichen Mittelpunkt irgendwie, ist der denn gesichert? Da fragt gar keiner nach. Vielleicht ist das zu selbstverständlich, vielleicht fragt man da aber wirklich gar nicht so sehr nach. Ja, und vielleicht ist das, also ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen fast schon so evangelikal, das ist überhaupt jetzt von mir nicht gemeint, aber vielleicht müssen wir wirklich erstmal ein paar Dinge verlieren sozusagen, damit wir uns auf das Wesentliche wieder besinnen, das kann schon sein. Ja. Und vielleicht muss man die Debatte führen, was das Wesentliche tatsächlich ist, und da werden wir kleiner werden, da werden wir natürlich viele Leute verlieren, die einfach an dem Gebäude hängen, und viele Leute, die an diesen Vereinsstrukturen hängen, aber vielleicht war das auch nie der Sinn von Kirche. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich glaube wirklich, dass zwischen Gott und den Menschen geht es schon erstmal um was anderes als um das Bewahren von Gebäuden und Formen, sondern eher um ein Miteinander auf dem Weg des Lebens sein. Das hört sich auch sehr fromm an, ist es aber auch. Und damit sind wir ja eigentlich jetzt auch schon voll beim Predigttext für diesen Sonntag. Das ist nämlich Matthäus 6, das ist ein Abschnitt der Bergpredigt. Und die Bergpredigt als so eine geballte Sammlung von Dingen, die man Jesus zuschreibt, man sagt so, das sind Dinge, die Jesus in Predigten gesagt hat und die man da, die Matthäus jetzt in einer sozusagen zusammenhängenden Rede mal gesammelt hat, die gilt ja schon immer als Zündstoff. Und als ich jung war, so in den 80ern, da war die Berg Matthäus, da brauchte man ja nur sagen, Matthäus 5 bis 7, da wusste man schon, oh, jetzt geht es zur Sache. Und bei Matthäus 6 hier, 25 bis 34, da geht es ja auch richtig zur Sache mit einem Text, der auf der einen Seite so ein bisschen kitschig ist an manchen Stellen und der aber auch volles Funk sozusagen Finger in die Wunde legt, wenn Jesus da sagt, sorgt euch nicht. Ja, sorgt euch nicht um euer Leben, sorgt euch nicht, was ihr essen und trinken werdet, sorgt euch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Und dann kommt hinterher, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Mhm. Ja, das ist ja genau diese, stößt ja genau in diese Richtung. Das ist ja dieses mit den Lilien auf dem Felde, die blühen und die Vögel unter dem Himmel und so, die versorgt werden. Ich glaube, das Schwierige ist, so emotional zu sagen, was wir gerade hatten, macht einem ja auch Angst, dieses Verlieren und so weiter. Das deprimiert einen ja auch, macht einen traurig. Hier ist es ja gar nicht so. Die Hoffnung soll ja gar nicht so, oder das, was da gesagt wird, soll ja nicht traurig kommen, du sorgt euch nicht, ihr habt eh alles verloren, sondern das soll ja eigentlich Mut machen und sagen, ja, kümmert euch nicht um diesen ganzen Ballast und diese ganzen Dinge, die drumherum sind, sondern habt Vertrauen in Gott und lebt euer Leben einfach, ne? Ja, Jesus ist da ja an dieser Stelle öfter kritisiert worden von Leuten, die das lesen und die dann sagen, also man kann doch jetzt hier nicht einfach zu so einem Larifari-Leben so ein Hände im Schoß legen und so quasi stoisch alles ertragen, aufrufen, das ist doch irgendwie, Leben muss doch auch passieren und wir müssen doch auch was tun, keine Frage. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht die Intention, sondern die Intention ist, Jesus fragt schon, was ist denn wirklich wichtig? Mhm. Und was ist denn, wenn wir den Anspruch haben, als christliches Abendland oder als Christinnen und Christen in unserem Land hier so zu leben, ist uns denn Gott da wirklich wichtig oder ist uns der Laden wichtig? Ist uns die Tradition wichtig? Ne? Sind uns die Gebäude wichtig? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, lassen wir uns von der Angst sozusagen steuern oder lassen wir uns von der Hoffnung und dem Glauben steuern? Das ist die parallele Frage dazu sozusagen, finde ich. Genau. Und dann würde mir, also wenn ich so auf Kirche gucke, doch so einiges einfallen, was ich dazu sagen könnte. Ja, das stimmt. Nur, das ist ja auch für uns selber gut. Also ich sag mal, wir selber sind jetzt auch schon ein bisschen lebensälter und berufsälter und leiden ja auch manchmal unter dem Abbau, unter dem Kleinerwerden. Also seit ich bei Kirche bin, muss da gespart werden und es wird irgendwie kleiner. Und manchmal macht einen das echt grantelig. Aber vielleicht fehlt auch manchmal für uns selber so dieser Glaube und wir müssen hoffen, dass sich Wege ergeben, eben mit diesen Veränderungen, mit diesen Sachen umzugehen. Wie gesagt, in Israel war das so. Man hat ja theologisch viele Konzepte entwickelt, weil es keinen Tempel gab, hat man gesagt, aber es gibt den Sabbat, den man feiern kann zum Beispiel. Der ist ja völlig immobil sozusagen. Mobil, Entschuldigung. Also der ist ja, den kann man überall feiern, den Sabbat. Da braucht man gar keinen Tempel. Und man kann auch einen Gottesdienst überall feiern. Da braucht man keine Kathedrale für. Zumindest auch keine nicht kleine Kirche. Nein. Nee, das ist eine kleine nicht. Aber vor allem braucht man nicht 5 Stück im Umkreis von 5 Kilometern oder so. Muss dann jeweils 5 Leute treffen. Das braucht man wirklich nicht. Ja, und das hat ja schon mal geklappt. Wie gesagt, ich glaube, der Sabbat, so war das, wenn ich mich recht erinnere, ist eine Antwort auf die Frage nach dem Verlust des Tempels und andere Dinge auch. Ja, das Gebet, die Gemeinschaft, vielleicht das Abendmahl, fällt mir jetzt spontan mal ein, dass man auch feiern kann und weiß, Christus ist gegenwärtig. Also es gibt dann andere Möglichkeiten. Also du hast ja vorhin gesagt, solange wie wir im Dienst sind, wurde es immer weniger. Das stimmt ja im Grunde nur bedingt. Ich kann mich erinnern, dass es immer, solange wie ich im Dienst bin, hieß es immer, es wird weniger. Oder so, ja, genau. Ja, wir müssen sparen, wir können das nicht mehr so, weil es wird, nächstes Jahr wird es ganz schlimm und dann stimmte das gar nicht. Dann wurden tatsächlich, durch welche Gründe auch immer, wurden plötzlich viel mehr Kirchensteuern generiert. Es kam irgendwie, und dann war es immer, doch dieses Jahr klappt es doch auch nochmal. Und das über viele, viele Jahre. Und es wurde sogar immer noch mehr Geld. Trotzdem wurde immer gesagt, wir müssen sparen, wir müssen kürzen, wir müssen hier und da. Und genau. Jetzt stimmt es aber wirklich. Jetzt geht das Geld wirklich zurück und zum einen sagt man ja, das kommt ja keiner an, dass das irgendwann mal tatsächlich so ist. Und zum Zweiten ist das dann wirklich auch, man hat sich über die Jahrzehnte schon so ein bisschen daran gewöhnt und diese Untergangsstimmung, die dann gar nicht bestätigt wird. Und jetzt muss man dann natürlich das Verständnis dafür aufbringen, dass es jetzt tatsächlich sehr viel schwieriger wird. Ja. Genau, aber untergehen wird es, glaube ich, die Kirche und der Glaube eben trotzdem nicht. Es wird sich verändern, ja. Es wird sich einfach verändern und die Frage ist, ob wir noch die sind, die das mitgestalten. Vielleicht ein bisschen, wir versuchen es ja hier und da, weil. Genau. Ich mache hier demnächst schon wieder Rockgottesdienst. Ja, das ist ja echt ein Ding. Genau, nein, ja. Das ist eine sehr schöne Sache. Und ich glaube, genau diese Projekte, die du noch mit Lust und Laune machst und die ja, darüber sprachen wir auch schon, immer noch so obendrauf kommen. Also man hat ja als Pfarrer gewisse Dinge, die muss man tun. Man muss Gottesdienste feiern, man muss auch Beerdigungen, Trauungen und Taufen. Das mache ich aber auch gerne. Also keine das machst du auch gerne, aber ein Rockgottesdienst ist eben auch nochmal das Sahnehäubchen. Dass genau die Dinge macht, die damit noch größerer Lust vielleicht gemacht werden. Ja, genau. Oder manche machen ja Literaturgottesdienste in ganz anderen Kirchenkreisen. Genau, was habe ich schon gedacht, muss das unbedingt sein, genau. Aber es war super. Das Zelt war wirklich, wirklich gut gefüllt. Es war eine sehr gute, großbesuchte Veranstaltung. Das macht Arbeit. Das führt auch manchmal zu Stress regelrecht. Aber wenn es dann gelungen ist, dann freut man sich und denkt sich, ja, schön. Ja. Also oder auch so ein Konfi-Camp. Also da stehst du ja dann auch von Donnerstagmorgen bis Sonntagabend unter Strom. Da wird in einer Tour irgendwie durchgezogen und dann geht man auf einem Knie nach Hause hinterher und ist aber trotzdem froh, dass man es gemacht hat. Und ich wäre also die vielen, vielen wirklich glücklichen, total erschöpften und aber total zufriedenen Teenager da, die das tut dann auch gut. Genau das kenne ich von Konfi-Freizeiten. Man kommt müde und kaputt, aber so glückselig regelrecht nach Hause und sagt sich, oh, das war aber schön. Das könnte ich morgen schon wieder machen. Und das sagt man dann, also richtig toll ist es, wenn das nicht nur der Pfarrer und die Mitarbeiter sagen, sondern wenn das auch die Konfis sagen. Ja, genau. Oh, das war so toll, das bräuchte ich nicht wieder. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das sind die Sachen, die bleiben in Erinnerung. Ja, das ist ja das, was man seit vielen Jahren feststellt, wenn man mit den Eltern ins Gespräch kommt rund um den kirchlichen Unterricht, wenn man so fragt, an was erinnern sie sich denn von früher? Dann kommt ja nicht irgendwie, unser Unterricht war so spannend oder so lustig oder so, oder wir haben da viel gelernt. Also es kommt, wir mussten viel auswendig. Das kommt schon noch, aber dass man sagt, das hat mir wirklich was fürs Leben mitgegeben oder so, das kommt überhaupt nicht, sondern es kommt, wir sind weggefahren. Genau. Ja, das gehört eben wohl dazu. Ja. Sowas muss irgendwie erhalten bleiben. Daran muss man, glaube ich, festhalten. Ja. Genau. Wenn das positiv verbunden wird mit kirchlichem Erleben und mit Gott, das ist, glaube ich, da sind wir wieder ganz nah bei diesem Predigtext. Mit dem Trachte zuerst, das andere kommt dann auch. Und Das Schlusswort dieses Textes, das ist ja einer meiner Lieblingstexte. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Man muss nicht immer schon die Plage von morgen übermorgen mit dem Kopf haben. Da neige ich nämlich zu. Es gibt ja Menschen, die können das so ein bisschen gelassener angehen. Also ich liege dann nachts oft auch wach, wenn ich nicht schlafen kann und habe dann schon 1000 dienstliche und irgendwie Aufgaben im Kopf, was mich so beschäftigt. Und dann kann man sich das wirklich manchmal so sagen. Es sorgt nicht für morgen. Der morgige Tag wird für seine Sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Fluchtlager. Ich vergesse mal den zweiten Teil. Ich sorge mich immer so lange nicht und denke immer, dumm, ist die Sorge so groß, dass ich doppelt so schnell arbeite und gar nicht mehr schlafe. Schwitz. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Also ich würde mich einladen dazu, wer jetzt hier zuhört, sich den Text mal selber in einer der biblischen Ausgaben durchzulesen, von mir aus auch gerne im Internet oder wie auch immer, also Matthäus 6, 25 bis 34, denn das ist ja, das haben wir jetzt nicht alles gesagt und nicht alles vorgelesen, ist ja auch ein sehr literarischer und ein von vielen schönen Bildern durchsetzter Text und ja, Anspruch, aber auch Zuspruch zugleich. Ganz spannend, den sollte man, finde ich, sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sehr schönes Schlusswort, mein Lieber. Das Vorletzte. Das Letzte bleibt natürlich wie immer dir. Bleib behütet. Ciao. Tschüss. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.